penso che abbiamo per la discussione preliminare mezz'ora o 40 minuti, insomma, perché è fatto previsto per l'una. Professor Janssen, abbiamo fermato il suo intervento, oppure era già concluso. Il fatto è che il voto di uno va da Hoffenweisen, come si usa die Anekdote, die ich berichtet habe, ja. Als Erzählerin des Parteis da war, sollte nur sozusagen auf den Dorthea ins Auge fallen. Unterschied in der kirchlichen Organisationsstruktur, vor allem in den Diözesanergrößen, dort nicht der alten und in Italien hinweisen und dies sozusagen als ein Moment, das auch sozusagen die weltliche Territorialbildung nicht unerheblich beeinflusst hat in mehrfacher Hinsicht und sozusagen hier liegen sicherlich bereits unterschiedliche Entwicklungen begründet in diesem Struktur. Sie haben den Gesichtspunkt der Ethologie ja auch angesprochen, so wie man mal aufkam. Unterschiedlichen Grad der Urbanisierung betrachten muss. Wir haben ja auch nördlich der Alpen, gerade nicht nur, wenn wir im Vergleich nach Italien das betrachten, verschiedene Landschaftsdichten. Die einen sind sehr stark urbanisiert, auch wenn es nur kleine Städte gewesen sind, und je weiter wir nach Osten hinkommen, umso dünner wird die Städtelandschaft. Und das spielt bei dem Verdichtungsprozess auch meines Erachtens eine ganz ausschlaggebende Rolle. Dankeschön. Delle traduzioni dei riassunti in lingua, se sono utili o no. Sollte man sollte die Tage, sollten sich diejenigen, die besonders gut zweisprachig sind, überlegen, dass sie ein bisschen helfen. Nicht jeder versteht beide Sprachen gleich gut. Und diejenigen, die besonders flüssig sind, die sollten sich nicht genieren, auch Übersetzungshilfen zu haben. Das haben wir früher auch schon so gemacht. Und also da stellen Sie bitte Ihre Nichte nicht unter den Scheffel. Das wäre ganz verkehrt. Die aktive und passive Sprachfähigkeit ist da ganz verschieden entwickelt. Und diese Hilfe werden wir brauchen. Darüber ist noch nicht gesprochen. Nein. Aber wären wir also von der Leitung dieser Gruppe sehr dankbar, wenn das geschehen könnte, dass dann doch auch immer wieder zu den Referaten kurze Zusammenfassungen gegeben werden können, in der jeweils angeschrieben wird. Zum Beispiel. Ja. Ich gehöre aber nicht zu den Experten der Zweisprachigkeit. Ich habe eine Bemerkung zu Ihrer Einführung machen. Meines Erachtens sollte man bei aller Wichtigkeit des Besonderen, und das Besondere sicher bei der älteren Forschung arg unterschätzbar, trotzdem das Allgemeine nicht vergessen. Das steckt ja schon im Begriff des Begriffs Typ. Man fragt ja Typ, wovon? Und dann hat man den Oberbegriff und der Oberbegriff, der gibt ja dann, oder versucht zumindest das Allgemeine zum Ausdruck zu bringen. Und ich persönlich meine, dass eins, was hier was allgemein eine Rolle spielt, die Urbanisierung ist aber jetzt nicht in dem Sinne, dass eine Verdichtung eintritt, sondern ich sehe vor allen Dingen einen anderen Aspekt, dass es zu Strukturen kommt zwischen den einzelnen Siedlungen. Denn bevor hier in Deutschland, ich nehme jetzt nicht Italien, das ist ganz anders als jetzt kompliziert, aber bevor es zur Urbanisierung in Deutschland kommt, oder im Raum, der dann in Deutschland genannt wird, haben wir doch die Siedlungen vereinzelt nebeneinander weitgehend. Und jetzt stellen durch die Städte entstehen Strukturen, Verbindungen. Und das ist meines Erachtens eine ganz entscheidende Grundlage für die Territorialbildung, dass im wirtschaftlichen Bereich Räume sozusagen verknüpft werden. Das ist ein Moment, nicht das Moment, ein Moment, aber nach solchen gemeinsamen Momenten sollte man doch sehen. Im Detail sieht es natürlich ganz unterschiedlich aus. Aber ich beobachte überall, dass es zeitlich ungefähr parallel läuft mit der Ausbildung der Städte. Wie ist es in Deutschland? Hier in Italien ist es kompliziert, weil eine ganz andere Vergangenheit ist. Ja, muss ich dir zustimmen. Zum Verhältnis von allgemeinen und besonderen Aspekten muss man sagen, wir haben in Deutschland ja eine sehr fruchtbare, jahrzehntelange Arbeit der landesgeschichtlichen Forschung hinter uns und die lebte, ich möchte fast sagen, vom Pathos des Besonderen. Ich erinnere mich an viele Tagungen, wo also dann immer wieder jemand aufstand und sagte, also bei mir ist das aber ganz anders und das gehört, jeder, der das mitmacht, weiß, dass das so gewesen ist und jeder verwaltete eigentlich ein Sonderwissen. Und wenn man also, sagen wir, von den fränkischen Verhältnissen wechselte in die brandenburgischen, nicht, dann verstand man eigentlich gar nichts mehr, da war eine völlig andere Situation und so weiter. Und das hat auch ungeheuer viel Erkenntnisse gebracht, das muss man einfach anerkennen. Aber Forschung ist ja ein Prozess, ein nicht abgeschlossener Prozess, unabschließbarer Prozess. Und auf diesem Wege wird mit Sicherheit die Frage nach den allgemeinen Aspekten wieder eine Rolle spielen, weil einfach der Mensch nun allgemeine Begriffe versteht. Nicht? Das ist nun mal so, da haben Sie vollkommen recht. Und infolgedessen muss man versuchen, sich das auch wieder das Besondere wieder zurück zu übersetzen und zu fragen, was hat sich da abgespielt. Und dieser Gesichtspunkt der Städte ist in der Tat ein sehr wichtiger. Er ist mir als Rechtshistoriker nicht ganz, soll man sagen, so nahe, weil es darum, glaube ich, um einen wichtigen ökonomischen Vorgang handelt. Also das flache Land wird durch diese Handels-, Markt- und Gewerbezentren erschlossen. Und die Städte werden ja nach Ständen gegründet, dass ungefähr jeder in Tagesreisen seine Stadt erreichen kann. Und das ist ein ganz, zweifellos ein ganz wichtiger Prozess, der hier in Italien ja anders gelaufen sein muss. Und damit hängt wohl auch ein großer Vorsprung, der große Vorsprung zusammen mit der italienischen Staatsbildung zweifellos hat. Ja, bitte schön. Ich sehe jetzt eine Gefahr für den weiteren Fortgang der Diskussion. Das, was Sie jetzt betont haben, dass in der deutschsprachigen Forschung die Besonderheit in erster Linie gepflegt worden ist, genau das Gleiche passiert uns jetzt in der Diskussion auch schon. Hier steht alles fest, was in Deutschland anders ist als in Italien. Ich glaube, wir müssen zumindest versuchen, einmal uns darüber einig zu werden, es gibt auch etwas, was gleich ist. Denn sonst leidet der Vergleich sehr stark darunter. Dann haben wir hier nur Deutsches und hier nur Italienisches. Es gibt keinen Vergleich. Also bei aller Vorliebe des sich aufdrängenden Besonderen müsste uns es gelingen, auch mal etwas Gemeinsames zu finden. Gemeinsam ist die Existenz von Territorien, Ländern oder Staaten. Ich glaube, Territorien ist besser als Staat. Ich glaube, wir müssten die Nomenklatur im Ergebnis um 1400 schaut die Landkarte in Deutschland und in Italien ähnlich aus. Es existieren Länder, Territorien. Wie sind die strukturiert? Sind die ähnlich, gleich, nicht nur von der Karte aus, sondern auch im Inneren gleich? Und dann, dass wir versuchten, auch herauszuarbeiten, in der Wurzel ist es sehr viel Verschiedenes, im Ergebnis aber doch Ähnliches, wenn auch nicht Gleiches. Also noch einmal, nicht so stark die Betonung auf das, was reizend ist, das Verschiedene, sondern die Betonung, das Versuchen, Gemeinsames zu finden. Vorrei chiederle una spiegazione, forse non ha molto riferimento con quello che lei ha detto, in maniera così pertinente tecnica. Ho sentito anche da lei sempre parlare di là. Non so se non ricordo bene se ci deve parlare anche di Lampesha. Vorrei sapere la differenza che esiste tra la Lampesha e la Grundesha. Spiego meglio. Vorrei sapere fino a che punto il possesso della terra ha qualsiasi titolo di essere proprietà, l'olio, il beneficio, il livello perfetto, l'epiteusi, eccetera. Fino a quel punto il possesso della terra, il possesso di tutte le terre su un certo ambito ben definito, determina la costituzione di un territorio. La Grundherrschaft ha come base il possesso della terra ed è lo sviluppo della proprietà terriera. Il potere signorile nasce dalla terra. Domando, nell'anno che importanza ha il possesso delle terre, dico di tutte le terre, ma dalla parte maggiore e più importante delle terre, che importanza ha per il Signore, il Lamper, per la costituzione di un territorio di cui il Lamper sia il Signore? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also es wird also gefragt, welche Bedeutung Eigentum und Besitz am Land für die Landesherrschaft haben. Gibt es eine Differenz zwischen Landesherrschaft und Grundherrschaft? Und in der deutschen Forschung wird diese Differenz in der Regel angenommen, also terminologisch wird sie angenommen, wobei dann betont wird, die Grundherrschaft spielt eine große Rolle. Sie ist ein Element, aber es gibt andere Elemente der Landesherrschaft, Gerichtsbarkeit, Vogteien über Klöster, andere Institutionen und so weiter. Ich persönlich habe Zweifel, ob diese traditionelle deutsche Sicht richtig ist. Ich neige dazu anzunehmen, dass am Anfang auch der deutschen Entwicklung ein Eigentumsdenken steht. Also, das geht sogar so weit, da bin ich sogar ziemlich sicher, das habe ich in einer kleinen Arbeit auch einmal erwähnt. Aber das ist eigentlich ein Forschungsthema. Das Wort Landesherrschaft kommt erst in diesem, unserem Verstand als Obrigkeit, als politische Instanz. Das ist bei Landesherrschaft ja gemeint. Das ist eine politische Größe, erst im 15. Jahrhundert auf. Die Domini Terrae, deren Entsprechung ist, meine ich, in Quellen des 13., 14. Jahrhunderts der Landherr. Das heißt nämlich oft der Herr des Landes. Wenn man Dominus Terrae wörtlich übersetzt, dann ist es der Herr des Landes. Und das ist noch nicht die politische Figur, die wir uns darunter vorstellen. Also das ist für mich eine ganz wichtige Arbeitshypothese. Es ist ein bisschen schade, dass ich das gleich am ersten Tag verraten muss. Aber es ist, ich kann es, wenn danach gefragt wird, auch gleich sagen, das ist für mich eine ganz wichtige Arbeitshypothese für ein weiteres Verständnis des Territorialbildungsprozesses in Deutschland. Ich glaube, dass man häufig das Wort Landesherrschaft in den Quellen falsch versteht. Man versteht es voreilig im Sinne von Territorialstaat, Obrigkeit, also politische Gewalt. Und es ist am Anfang das bestimmt nicht. Die Dominitäre in den Fürstenprivilegien, das sind die Herren des Landes, das sind noch nicht unbedingt Inhaber einer partikularen Staatsgewalt. Wenn man einmal die Augen aufmacht, dann findet man diese Redeweise vom Herrn des Landes plötzlich in ganz verschiedenen Zusammenhängen, wo das nichts zu tun hat mit einer politischen Stellung. Also ich wäre sehr neugierig zu hören, wie das in Italien ist. Vermute, nachdem Sie danach fragen, vermute ich, dass in Italien möglicherweise auch dieser Eigentumsgedanke eine fundamentale Rolle spielt. Ich weiß auch nicht, woher er kommt, ob das unbedingt mit römischem Recht zu tun hat, wie ich einmal vermutet habe, vielleicht. Aber der Gedanke ist auch für sich genommen, einfach zunächst mal, glaube ich, quellengemäß. Diese Dominitäre oder Herren des Landes sind in erster Linie, Grundherren. Wobei das aber sehr schwierig sein kann. Es ist auch bisher nie gründlich untersucht worden in Deutschland. Das ist nicht untersucht worden. Also man kann das nicht abschließend analysieren. Also eine Gleichsetzung von Landherr oder Herr des Landes und Grundherr möchte ich ihm doch widersprechen. Ja. Dafür liegen also die Besitzverteilungen des 14. und 15. Jahrhunderts, die wir hier sprechen, eindeutig dagegen. Um 1400, 1450 besaß etwa, als einzige Territorium, wo ich kenne, das Erzbischof Köln, der Erzbischof von Köln, besaß innerhalb seines Territoriums nur 5% des Grundes. Nun kann man das natürlich zurücktransponieren, man müsste das Domkapitel noch mitnehmen und alles, aber das nicht sagen. Nur, wenn man hier diese, dass also der Dominus Terrae zunächst sozusagen ein Herr über Land ist, dann muss man natürlich sozusagen auf den Begriff des Dominium abheben. Das heißt also, er ist denn auch Herr über das Land, was er zu ihm ausgegeben hat. Nicht? Also es ist das, was also später in diesen Quellen als Eigentum bezeichnet wird, über das er zwar nicht mehr verfügen kann, in keiner Weise, das aber sozusagen seiner Lebensherrschaft da unterworfen ist, wozu wir dann wieder so ein, neben der Grundherrschaft wieder ein weiteres Element eingeführt haben. Also in diesem Sinne würde ich diese durchaus für diskutabel halten. In Beschränkung auf die Grundherrschaft, wie wir sie verstehen, glaube ich nicht, dass sie weiterführt. Ja, das war von mir vielleicht auch ein voreiliger Zungenschlag. Das ist noch meine andere Ebene. Ja. Sie müssen unbedingt die Kirche als Grundherr betrachten und Sie müssen vor allem den Adel mit betrachten. Und da unterscheidet sich Ihre These, stehe ich zu, im Kern ist Landesherrschaft auch Grundherrschaft des Landesherrn. Aber zur Landesherrschaft wird ausgeweitet auch über den eingesessenen Adel und weiter die Elemente. Sodass am Schluss tatsächlich, wie Sie sagen, der Grundherr, der Landesherr wurde mit dem minimalen Bruchteil Grundherr in seinem Vorbild. Und trotzdem übt er insgesamt die volle Landesherrschaft aus, weil er den Adel eingebaut hat und die Kirche eingebaut hat und die Städte eingebaut hat. Ja. Für die osthelmischen Territorien ist der Gedanke sehr fruchtbar. Aber da wären wir schon wieder bei den Besonderheiten. Ich kenne mich dort ein wenig näher aus. Die Askanier in der Mark Brandenburg betonen ganz stark die Eigentumsrechte am Boden. Am Boden. Wir haben an zwei, drei Stellen alluviale Verhältnisse, Alluvialbesitz anderer. Da gehen sie mit Macht gegen vor. Aber jetzt kommt das einmal, ja. Den Eigentumsanspruch führen sie zurück auf ihr politisches Amt, auf die Markgrafschaft. Weil sie Markgrafen sind, erheben sie den Anspruch, Eigentümer des ganzen Landes zu sein. So haben wir doch wieder die Kombination. Aber guck mal, ist das schon. Ganz stark betonen die Markgrafen von Brandenburg, Sie sind Eigentümer des Landes und betonen daneben die Lebensabhängigkeit, dass die anderen es nur zum Leben haben. In relazione a quello che è la domanda del professor Zionato, se non ho capito male, la sua risposta è sono cose diverse, no? Ecco, però allora si pone questo problema: che rapporto di crescita, cioè che rapporto di sviluppo c'è fra una situazione di Universalte e di Landesherrschaft. Cioè, va bene che la base della Landesherrschaft non è la proprietà fondiaria come nel caso della signoria fondiaria, però c'è uno sviluppo, a un certo punto voi parlate di signorie territoriali che non sono più. Allora qual è il nesso tra questi due mondi che dite di fare separati? Cioè, quali sono le forme di sviluppo che dà un diritto, soprattutto fondiario, porta a una configurazione politica di questo diritto? Ma adesso, in Sprachgebrauch der deutschen Forschung ist eigentlich Landesherrschaft doch ein politisches Gebilde, also nicht bloßes Eigentum der Land. Es ist ein frühstaatliches Gebilde, also vielleicht ein vorstaatliches Gebilde, aber doch eine Zusammenfassung von Herrschaftsrechten, die an die Stelle einer übergreifenden kaiserlichen Gewalt getreten ist. Das ist so doch das herkömmliche Bild. Es stimmt ja auch, dass dann der Staat sich aus diesen Territorien entwickelt. Aber das sind Entwicklungsstaaten, ganz recht. Und ich glaube nur, dass man für diese frühe Phase in der Tat den Eigentumsgedanken viel stärker beachten muss, als das bisher in der deutschen Forschung geschehen ist. Allora, nel potere del Brunner non ci sono poteri che fanno parte della sfera dei poteri del re. E nel potere dell'Anker ci sono già poteri che fanno parte della sfera dei poteri del re. Chiedo. Il Brunner ha, domanda, non ha poteri che fanno parte dei poteri veri, dei poteri pubblici. Mentre il Landherr ha poteri che fanno parte dei poteri, ha già poteri che fanno parte, anche se limitati pochi, è un forte ritorno di non approfondire. Un grande Unterschied. Ja, Unterschied zwischen Grundherrschaft und Landherrschaft über die Obrigkeit. Es geht um die Feststellung, dass der Grundherr verfügt nicht über obrigkeitliche Gewalt, während der Landesherr eben auch obrigkeitliche Agenten für sich in Anspruch nimmt. Ich glaube, das war die Frage. Ist es so? Hat der Grundherr nur private Rechte am Grund und Boden? Der Landesherr hingegen eben obrigkeitliche Rechte. Das wäre sozusagen ein Muster der Entscheidung. Stimmt das? Das war die Frage. Das kann man sicher so nicht sagen. Es gibt gewaltige Grundherrschaften mit sehr vielen öffentlichen Rechten. Also, mit Gerichten insbesondere, mit speziellen Rechten. Das gibt es in großem Umfang. Und es ist auch oft, sagen wir, für das 13. oder 14. Jahrhundert schwer zu entscheiden, wer ist Landesherr? Das ist nicht einfach zu entscheiden. Oder ist eine große Grundherrschaft nicht eine eigene Landesherrschaft? Il rapporto tra poteri e possesso della terra sono gli stessi della Grundherrschaft e della Landherrschaft. Questo è il punto. Nella Grundherrschaft i poteri derivano dal possesso della terra. Nella Landherrschaft no. Die Landesherrschaft beruht auch zum großen Teil auf. Nicht nur. Der Landesherr entwickelt sich zu einer Obrigkeit auch über andere Grundherren. Ja, das ist das. Aber vielleicht ist er der entscheidende Gesichtspunkt gewesen, der Stand des Landesherrn. Ich glaube, das ist etwas, was eine Rolle spielt. Wenn ein adliger Dynast Grundherr ist, dann ist das etwas anderes, als wenn ein Ministeriale eine Grundherrschaft entwickelt. Ich glaube, der Stand ist ein ganz wesentliches Kriterium gewesen, an welchem sich Landesherrschaften formieren konnten, die politischen Charakter. Ja, ich weiß nicht, haben wir in der Gemeinde weitere Fragen? Wir sind da noch einige Tage lang. Hanno insistito sulla necessità di non trovare soltanto le differenze, ma di cercare le concordanze. E questo è un discorso che qui sento fare spesso e su cui non si può non essere d'accordo. Bisogna stare attenti, credo, ai livelli di concordanza che si cercano e viceversa all'utilità di certe differenze, per sottolineare certe differenze, per capire delle situazioni che risultano oggettivamente diverse, cioè la condizione della città nella storia della Germania anche moderna finisce per essere diversa dalla storia della città in Italia, e questo ha delle radici e delle cause, no? Lo stato della nobiltà in Italia e in Germania sono due situazioni per mille anni diverse, cioè in Italia, a parte già le difficoltà di formazione del XI secolo, eccetera, si interrompe a un certo punto col comune un tipo di nobiltà particolare e nasce invece un altro tipo di patriziato. Ecco, quindi ci sono delle differenze di fondo nella storia dei due paesi che richiedono una spiegazione. Io credo che l'accentuazione delle differenze abbia anche questo scopo, non soltanto di creare dei problemi nuovi, ma anche di spiegare delle situazioni che sono oggettivamente diverse. Professor Schiera. No, io vorrei intervenire su questo punto molto importante, anzi mi metto per gare se non ci credo. E cioè, le differenze bisogna certo inseguirle, però forse un rischio che c'è nella stessa etichetta dell'Istituto Storico Italo-Germanico è che a tutti i costi le differenze debbano essere riportate a differenze nazionali, per cui si deve per forza di cose arrivare a dire che il modello prevalente in Germania è questo, mentre il modello prevalente in Italia è quest'altro. Ecco, io credo che questo comporti delle grosse un impoverimento un po' del ragionamento, perché mi sembrerebbe forse più opportuno fare uno sforzo di individuare le differenze fra modelli che forse non sono attribuibili in maniera esclusiva a questo e a quell'altro paese. Cioè, ho l'impressione dai discorsi che noi veniamo facendo da anni qui all'Istituto e anche dai discorsi che sono stati fatti nella precedente settimana guidata da voi due e anche dalla relazione che in modo particolare hai fatto tu Giorgio stamattina, ho l'impressione che si possa arrivare a ipotizzare l'esistenza di modelli di territorializzazione diversi, che però sono presenti sia in Germania che in Italia. Insomma, voglio dire, tu stesso hai molto accuratamente delineato delle profonde differenze all'interno del caso italiano, no? E lo vedremo durante la settimana. Allora, se queste differenze ci sono così forti, mi sembra poi difficile tornare a polarizzare il vergleich tra Italia e Germania. Ecco, lo sforzo che noi dovremmo fare non è, secondo me, quello neanche di trovare ciò che c'è in comune piuttosto che ciò che è differente, ma provare a vedere quali sono i modelli di organizzazione del territorio che si sviluppano nell'ambito politico, culturale, storico, italiano e quello tedesco, cercando di vedere se questi modelli sono molteplici, no? Poi hanno dominanze o non dominanze in una zona piuttosto che nell'altra. Ma ho l'impressione che quando Camarasano si parlerà dell'arco alpino, troveremo che ci saranno delle eccetera eccetera. Questo mi parrebbe il vero risultato, per ciò che è difficile. Però, quindi uscirei un po', no, dalla contrapposizione. È anche pericoloso. È anche pericoloso. No, volevo dire una cosa, perché sì, nessuno più degli storici senza aggettivi, nessuno più di me è vicino a problemi di tipologia, ma certo è un discorso molto pericoloso perché porterebbe fuori dalla storia. Osserverei piuttosto che nei rapporti tra Italia e Germania, come fra Italia e altri paesi dell'Europa, le cose cambiano secondo le epoche, moltissimo. Sono certe epoche nelle quali si può fare un paragone tra Italia e Germania, e altre epoche in cui questo assolutamente non è possibile. Ora, se noi parliamo del Medioevo, alto Medioevo, secondo la denominazione tedesca, fino al 1250, le differenze fra l'Italia e la Germania sono molto più forti. Fra l'Italia centro-settentrionale, fra la Padania e la Germania, e la Francia e la Spagna, eccetera. E invece le differenze sono molto minori prima della conquista aragonese, tra l'Italia meridionale, tra la Sicilia e le regioni di oltre altre. E che si può dire, parafrasando uno scritto politico di Francesco Compagna, grande studioso di filosofia storica, storia e politica, che il Mezzogiorno che è la Sicilia e l'Italia peninsulare inferiore sono il Mezzogiorno di Europa, laddove quelle che le regioni italiane che si differenziano maggiormente sono le regioni, dello sviluppo estremo del sistema portense, delle origini del commercio medievale e regioni delle città. Quindi bisogna tenere presente anche porre l'accento, la storia è a porre l'accento sulle differenze e anche sulle regolarità. Certo che le une le provi sempre mai vedere soltanto i tipi, senza il contesto storico complessivo che è sempre diverso, mai vedere il contesto storico senza individuare una tipologia dentro il contesto. No, speriamo di fare solo storia di istituzione, nella maniera più rigida. Questo sarà un tema che probabilmente ritornerà nei prossimi giorni, perché appunto è uno degli aspetti, diciamo, non proprio di sostanza, collegate ad un argomento specifico, ma che va tenuto presente come sfondo generale di questi discorsi. Non so se provi che nel suo libro avevi qualche accenno su divergenze di sviluppo tra l'area italiana, il tuo libro, il centro di sviluppo tra l'area italiana, quando sono in Norvegia, se intervieni adesso più in Spagna. Adesso se poi utile interverrei nel corso della settimana, rimango qui sempre, ma non credo che possa essere molto utile, ma certamente è uno degli elementi, credo, di formazione della obrietà internazionale, uno degli elementi che, di passaggio insomma, alla nuova obrietà. Va bene, quindi direi che appunto adesso abbiamo concluso questa fase introduttiva. La discussione ovviamente un po' è difficile all'inizio, quindi entrate in sempre più facile, e anche le relazioni introduttive ovviamente si prestano poco a una discussione che invece si deve sviluppare sulle singole tematiche proprio per evitare le schematizzazioni a cui sono stati messi in guardia.